was soll es sein, Mutter Bayard, vom Bein, von der Brust? Ach, nur ein wenig genug, darf ich es euch schneiden? So, beim Kirchgang fragt man nach euch und grüßt euch sehr. Sag doch, wie war es, die erste Weihnacht hier im Westen? Ja. Geschrieben in einem Heft, das wir fortsetzen wollen. Was solltet ihr tun? Das ist herrlich, hier mit euch zu sein, nach den Jahren in Alaska. Mutter und Lucia, ein Buch aufs Geschäft. Unser Vetter ist jetzt mein Partner auf Bayard und Brandon. Auf Bayard und Brandon, sie sollen leben. Mutter, vom Bein, von der Brust. Seht, seht, seht, doch mein Kind sagt, ein Mädchen, ein Buch, ein Junge. Ein schöneres Kind, Rodrik, wie soll er heißen? Natürlich Charles, nach deinem Vater und Großvater. Sieht die zierliche Händchen an, schlaf wohl, mein Kind. Nicht stolpern, gib Acht, er muss dir einst ins Geschäft. Dass der Tag so trübe sein muss und kein Schnee. Ich traf den alten Major, ihn plagt wie gewöhnlich sein Reusen. Doch er meint, lasst sein, in 100 Jahren ist es vorbei. Sag mir doch, Mutter Bayard, wie nah wir verwandt sind. Deine Mutter soll's denn sein? Mutter, Lucia, Brande. Vom Flusse kamen wir, sein Name war uns fremd. Dem Mississippi. Roderick, Mutter fühlt sich nicht wohl. Seid ihr müde, geht doch lieber zu Bett. Lass ihr vergesst euer Christmal. Ich muss an allein von Landes denken. Geschäft. Was ist? Ich will mich nicht so so wohl. Bruno Red, was ist geschehen? Sprich! Ich werde doch leinzig. Jetzt geht's wieder besser und schön ist zurückzukommen zum Brotan. Das war ein Schlingel, hier, dein Gloss mich zu Kuh. Peter Brannen, ich denk, wir erweitern das Haus. Was? Und so was wollte leben? Nun, ein Anbau tut Not, man hält's für 100 Jahre. Ihr Tochter. Roderick! Roderick! Gestern Abend der Ball, war's nett, lustig. Bald sind wir nicht mehr allein. Charles ist so gut wie verlobt. Nein! Doch! Nein! Tritt sie ein über unsere Schwelle. Die Tür ist weit, weit wie unser Herz, das dich, Geliebte, einschließen will. Ein Kuss, der dich mit uns vereint. Thank you. was soll's denn sein? Mutter, man fragte nach dir in der Kirche und grüßt dich sehr. Vetter Brendan, hebt das Glas zum Toast. Vetter Brendan, ein Toast. Auf die Damen, Gott segne sie allesamt. Sogleich Preise, Beeren und noch etwas Füllsel gewünscht. In Alaska, da gab's Ereignisse, ja, welche Zeit. Stets mir seine Gicht, doch er sagt, wartet nur 100 Jahr, dann ist es vorbei. Ja, heißt Sam. Und lieb sie war niemals, sagt ich sehr, als ob sie nimmer uns verließen. Und die für das liebe Wort steigt. was Ermengard, ob sie zu uns sehen will. Ich schweige noch heut, sonst niemals denken wir an Ermengard als am Weihnachtsabend. Ich schweige noch heut, seht, wissen wir. Base, Ermengard, sag, wie wir verwandt sind. Väter von einst und Ehe gestern, viele Leiber und viele Geister, wie sein Knecht und jeder Meister, wer kennt sie noch, wer ist unter uns, wer sich ihrer Namen erinnern mag. Geschneit hat's nie. Kein Sonnenschein freut uns diese Weihnachtszeit. Unser Heer in Europa. Dieser Krieg denkt doch nicht an ihn. Er dauert nicht lang. Die Zwillinge kommen. Welchen staatlicher Soldat Sam ist? Daheim drei Tage, da gibt mir was zu essen. Dieser Krieg ist nur kurz, bald bin ich zurück. Ach, ich will stets an euch denken im Feld. Lasst euch nicht stören. In eurem Wald. Thank you. Ratsherrsohn, eine Auskunft erhielt ich gern. Ja, auf dem Ball gestern Abend, da war was los. Für Lucia existierte nur ein Tänzer. Sie ist schon so gut wie verlobt. Wie wär's, wenn du schwiegst, dass ich auch mal was sagen kann, was man uns da erzählt hat? Ist es wahr, dass du dich zum Ärgernis aller Himmel benahmst, dass du lerntest und betrunken warst? Ist das wahr? Nicht jetzt, Schatz, nicht am Weihnachtstag. Nun, nicht heut, ich bitte dich. Charlie hat nichts, Vater, die anderen waren. Was ist die Antwort? Was kann man denn tun in diesem Nest, als zu trinken? Langeweile weiß man sich nicht rat. Man trinkt, um die Öde der Stadt zu ertragen. Nichts erfährt man hier, nichts geschieht, die Zeit steht still. Die Herz wurden hier groß und haben immer der Stadt gedient. Du bist nicht so frei, wie du denkst. Du erntest den Namen, die Pflichten und den Mut. Morgen trittst du ein ins Geschäft, zu Bejahr und Brennen und Bejahr. Gehst du woanders, werd ich was Besseres finden, als deine verschlafene Stadt mit Beat und Branden und Beat. Rolig, Rolig, bleib doch, sorg dich nicht, ihr kommt wieder. Meine Reise muss mich vorbereiten, wir sehen uns öfter und bald. Mama, wirst du sehen, umarmt dich ein Enkelchen. Heut ist so trill, ein bisschen mehr tut an Basel. Die Tage sind traurig, wenn alle Kinder fort sind. Thank you. sie schön